Deutschlandfunk, Studiozeit. In diesem Monat, am 21. März, wäre Peter Hacks 80 Jahre geworden. In Gedenken an den Dramatiker, Querdenker, glänzenden Essayisten und sturköpfigen Marxisten senden wir ein historisches Hörspiel, geschrieben 1956, das eindrucksvoll von der Sprachgewalt des Dichters zeugt und ein Zeitdokument darüber hinaus ist, wie der Brecht-Schüler das epische Theater für ein kleines Hörspiel produktiv macht. Geschichte eines alten Wittibers im Jahre 1637. Der Krieg war inzwischen 19 Jahre alt. Das ist für einen Krieg ein ganz schönes Alter. Die Jahre eines Krieges sind keine gewöhnlichen Jahre. Sie verlangen eine eigene Berechnung. Ein Jahr eines Pferdes zum Beispiel, das bedeutet schon 3 Jahre für einen Menschen und das eines Hundes 5. Ein Kriegsleben ist aber ein Hundeleben. Und ein Kriegsjahr bringt nicht weniger Prügel und Elend als 5 Menschenjahre. 95 Jahre also. Ein Greis von einem Krieg. Was hatte alles erlebt werden müssen in diesen 19 Jahren, die der Krieg alt war? Erst kam die Inflation. Dann kamen die Schweden und nahmen, was die Inflation übrig gelassen hatte. Dann kam die Pest und nahm, was die Schweden übrig gelassen hatten. 7 oder 9 Häuser ließ die Pest übrig. Eine Kirche, auch ein paar Äcker, die niemand mehr bestellte. Einen kleinen Wald, in dem niemand mehr Holz schlug, und einen hügeligen, steinigen, schmalen Weg. Auf dem Weg ging ein alter Mann und schob eine Schubkarre vor sich her. Der alte Mann war ein Wittiper. Seine Frau war an der Pest gestorben. Sie lag auf der Karre, die er da schob. Der Weg war holprig, was nicht am Krieg lag, sondern an dem Jahrhundert. Und die Karre holperte auf dem Weg, und die Frau des Wittibers, die nun tot war, rumpelte und rappelte in der Karre herum. Sie war meine Frau, solange ich nur denken kann. Sie hat mir geholfen, dass ich nicht allein war, wie ein Teich oder ein Felsen. Dadurch bin ich kein Felsen geworden wie die anderen, die allein sind, jetzt in dieser Zeit. Sie war ein Teil von meinem Leben und das bleibt sie. Was ich tue, tue ich anders. Als ich es tät, wäre sie nicht gewesen. Darum denke ich bei allem, was ich tue, ihrer. Ich möchte in Ehren und ohne Scham an sie denken können. Sicher ein rechtschaffenes, christliches Begräbnis mache, das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Ich habe einen Reichstaler gerettet unter einer Baumwurzel über den Krieg. Dafür bekomme ich eine Predigt und ein Begräbnis nach der Ordnung. Und ich bitte den Tischler, dass er mir einen Sarg dazu hergibt. Er ist meiner Frau selig Gevattersmann. Das Haus des Tischlers war eines der ansehnlichsten. Es hatte ein gedecktes Dach. Und viele der Fenster hatten noch Scheiben. Als der alte Witteber bei dem Haus angelangt war, hörte er auf zu schieben und hielt an. Handel des alten Wittibers mit dem Tischler. Einen Sarg? Einen Sarg, Gevatter. Ich verstehe. Einen Sarg. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen? Um Gottes Willen, du bist ein braver Mann, Gevatter. Du ahnst nicht, was du verlangst. Einen Sarg. Meine Frau, deine Gevatterin ist tot. Ich wünschte, sie lebt noch. Ich habe alle Wiegen zu Särgen zersägt. Ich habe mein eigen Bett zu einem Sarg zersägt. Es ist kein Holz da, begreifst du? Keine Bretter, keiner liefert. Und schon um Gottes Willen nicht. Nicht? Nein. Einen Reichstaler hätte ich. Einen echten? Keinen roten? Ich will ihn aber dem Herrn Pfarrer bringen. Für eine Predigt und ein Begräbnis nach der Ordnung. Gib ihn her, den Taler. Ich nehme ihn, weil du mein Gevatter bist. Hier habe ich noch einen Haberkasten. Lad ihn dir auf. Du bekommst ihn. Ich brauche keinen Haberkasten. Ein Haberkasten, der ist für Haber. Und für eine tote Frau ist ein Sarg. Sei nicht undankbar, Gevatter. Wenn du schon dem Luxus huldigst und willst deine Frau in was begraben, warum nimmst du nicht den Kasten? Der Kasten macht dir keine Mühe. Der ist vernünftig. Ich nehme ihn nicht, weil er mir Mühe macht. Ich bin gewohnt, dass einer in einem Sarg begraben wird, wenn er redlich gelebt hat. Ein alter Kracher wie ich bin, der hat nicht mehr viel Kraft. Die ich habe, brauche ich für die Beerdigung. Nicht, um mich an wieder was zu gewöhnen. Mag er vernünftig sein, der Kasten, aber für vernünftig bin ich zu müde. Wer müde ist, hält sich ans Hergebrachte. Also will ich den Sarg, weil der macht mir weniger Mühe. Das sind löbliche Gefühle, Gevatter. Wer besser sollte sie verstehen als ein Tischler, aber es handelt sich nicht um Gefühle, es handelt sich um Bretter. Der Sarg kostet 2 Taler. 2 Taler? Dafür kann man einen Hof kaufen, samt dem Feld. Ich habe keinen zweiten. Darum habe ich das gar nicht erwähnen wollen dir gegenüber. Wenn ich wüsste, woher einen zweiten kriegen. Verkauf was? Ist alles hin seit den Schweden. Sogar das Haus. Ob mir der Herr Pfarrer einen schenkt? Der Sarg hat seinen Preis, Gevatter. Der Preis errechnet sich nach dem Holzpreis und natürlich auch nach der Nachfrage. Da bin ich ganz unschuldig. Der alte Witteper hob seine Karre auf und schob sie zu dem verfallenen Schulhaus, wo der Pfarrer arbeitete. Der Pfarrer hatte die Taufregister, amtlichen Statistiken und landesherrlichen Dekrete in eine Ecke geräumt. An ihrer Stelle war ein dicker Holzklotz aufgestellt. Der Pfarrer hackte auf den Klotz los wie auf eine unbußfertige Seele. Handel des alten Wittibers mit dem Pfarrer. Raus! Ah, entschuldige, mein Sohn. Ich dachte, es sind welche von meinen Kindern. Setz dich. Oder setz dich lieber nicht erst. Sag, was dich zu mir führt. Nichts Geistliches, hoffe ich. Ich komme um meine Laichpredigt und um einen Taler. Ein Reichstaler? Ja, keinen roten. Eine Predigt um einen Taler. Das ist ein Wort. Das ist eine Tat. Das ist ein Zeichen von Innerlichkeit, wenn einer eine Predigt verlangt in dieser Verrohung. Die meisten wollen keine. Es ist aber unbedingt nötig. Sie glauben, es geht auch ohne Predigt. Wer tugendhaft lebt, kommt auch so ins Paradies. Irrtum, wenn's noch so bequem bergab geht, geschmiert will sein. Zeig mir den Taler. Um Vergebung, Herr Pfarrer. Ich hab keinen Taler. Ich hätte wohl einen holen. Um Gottes Willen. Leihweiß natürlich. Holen? Einen Taler holen in eines Pfarrers Haus? Oh, babylonische Verwirrung! Ich bin so arm, mein Sohn, dass ich welche von meinen Kindern heiße auf Bettel gehen, dass sie ihren Vater ernähren. Meine Berufsausübung ist unterbunden. Meine Fähigkeiten sind für die Katz. Exempel. Ich schreibe ein Lobgedicht auf den Kipper Konz. 8 Bogen in regelmäßigen Versen. Ich schicke welche von meinen Kindern zu dem Kipper. Sie kommen zurück. Was bringen sie? Ein Salär? Eine Erkenntlichkeit? Einen Auftrag auf einen Stär Holz zum Hacken bringen sie. Mir, einem Mann Gottes. Ich habe keinen Taler, ich habe keinen Groschen. Ich kann keine Wassersuppe zahlen. Weißt du denn, was eine Wassersuppe kostet? Aufstellung der Kosten einer Wassersuppe. Mein, man sagt von den Wassersuppen, als wenn sie nichts kosteten. Aber für die schlechteste braucht es 26 Stück. Als erstes einen Feuerstein, zweitens einen Stahl oder ein Feuereisen. Drittens Zundel, viertens Schwefel, fünftens Stroh, das Feuer mit anzuzünden, sechstens Holz, siebtens ein Geschirr Wasser zu holen, achtens einen Hafen, solches darin zu sieden, neuntens einen Herd darauf zu kochen, zehntens Brot, elftens ein Messer damit einzuschneiden, zwölftens eine Schüssel, dreizehntens Salz, vierzehntens das Salzfass, fünfzehntens Schmalz, sechzehntens ein Geschirr, solches darin aufzuhalten, siebzehntens einen Schrank oder ein Kensterlein, selbiges darin aufzubewahren, achtzehntens ein Schmalzpfännlein, neunzehntens Löffel, zwanzigstens einen Tisch darauf zu essen, einundzwanzigstens ein Tischtuch. Den Posten ließ ich mir allenfalls abhandeln. 22. die Salzbüchse, 23. einen Stuhl, darauf zu sitzen. 24. einen Spülkübel, 25. einen Küchenlumpen und Potz, hier hätte ich's vergessen. Auch einen Besen, das Feuer und die Asche, damit zusammenzufegen. Das, mein Sohn, sind die sogenannten konkreta oder sichtbaren Erfordernisse. Aber nun kommen noch die abstrakta oder unsichtbaren Notwendigkeiten, als die Zeit, um aufzusetzen und anzurichten, ferner die Geduld, solche Hantierungen sich vorzunehmen, endlich die ruhige Sicherheit, dass, wenn die Suppe bereitet ist, keiner herkäme, sie dir auszulöffeln. Was für Geld die kosten, das ist überhaupt nicht zu berechnen. Fortsetzung des Handels mit dem Pfarrer. Aber beim Himmel, wenn du keinen Taler hast, wovon willst du denn die Predigt bezahlen? Ich hab gedacht, kann man es nicht umsonst machen? Du willst Gottes Wort kaufen und fragst, kann man es nicht umsonst machen? Gott wird eingeladen zur Beerdigung, aber der Leichenschmaus findet nicht statt. Man kann es nicht umsonst machen. Möchtest du Gottes Ansehen in den Dreck ziehen, oder? Ich möchte Gottes Ansehen nicht in den Dreck ziehen. Ich hab gemeint, dass ich es hochhalte. Sag mal, wozu brauchst du eigentlich eine Predigt? Das ist doch nur Geschwätz. Ich schreibe sie doch bloß ab aus dem Leitfaden. Ich rate dir, mach dir selber eine. Das ist nicht nach der Ordnung, Aber wenigstens hast du die Leiche gekannt. Aber das wollte ich, dass es nach der Ordnung ist. Man stellt die Ansprüche nicht mehr. Ich habe gedacht, das verträgt das Ansehen eines geistlichen Hirten nicht, wie sie meine Frau begattet haben, zu siebt auf dem Misthaufen. Oder wie welche von meinen Kindern mit den Protestantischen gelaufen sind als Trossdirnen und Reiterbuben. Ah, bah! Ich würde es tun aus christlicher Nächstenlieb. Aber die christliche Selbstlieb befiehlt mir, dass ich jetzt Holz hack. Die Sache hat Termin. Was deinen Taler angeht, wenn ihn dir einer leiht, dann der Kommss, der Kipper. Vielleicht gehe ich zu dem. Ich hab nichts. Nichts. Soll ich dir welche von meinen Kindern mitgeben, schieben helfen? Der Weg zum Kipper Konz war unbeliebt, auch weil er lang war. Der Kipper Konz wohnte in der Stadt. Sein Haus war nicht mehr als 10 Jahre alt und war prächtig. Das gräfliche Wappen, das in den weißen Marmor über dem Portal eingemeißelt war, schien sogar noch neuer zu sein. Der Kipper stand am Fenster und sang zu seinem Vergnügen eine Arie nach dem Horaz, bei welcher eine sehr schöne Dame ihn auf dem Trumpfscheit begleitete. Arie des Kippers nach dem Horaz, zu seinem Vergnügen gesungen. All dient dem Reichtum gehorsam seid, die man im Himmel und Erden findt. Wer Geld genug hat, der wird geehrt, ist gewaltig gerecht, ist königswert. Was er nur will, das wird er geschwind. Was er nur will, das wird er geschwind. Geschwind, geschwind, geschwind. Handel des alten Wittippers mit dem Kipper Konz. Was haben Sie draußen auf den Karren? Sagen Sie schnell. Mit Verlaub, eine Leich. Eine Pestleich? Ja. Das nenne ich Verstand. Eine Pestleich. Das nenne ich Geschäftsverstand. Da wühlt Ihnen keiner drunter. Und noch? Mit Verlaub, nichts noch. Ein Kupferkuchen, ein Silberplanschen. Also was? Vielleicht gar Goldschrot vom Beschneiden? Sagen Sie mir's, ich krieg's doch raus. Mit Verlaub, Herr von Konz, es ist nur meine alte Frau. Hä? Und wozu schleppen Sie die mit sich herum? Es ist, dass ich sie begraben lasse. Und? Es fehlt mir ein Reichstaler und ich tät bescheiden anfragen, ob Sie nicht so gütig sein möchten und stellen mir ihn zur Verfügung. Ein Taler, mein Freund. Aha. Ja, gern. Ich gebe sie gern weg, meine Taler. Ich küsse die Hand. Ich danke Sie. Sie haben was, was Sie mir verschreiben. Als Sicherheit. Ach so. Hä? Herr, ich verspreche Ihnen... Was? Gar nichts? Mein Haus allenfalls. Haus, wer leiht heute schon auf Häuser? Haben Sie nicht einen alten Hostienkelch? Oder eine Monstranz? Von mir aus eine verbogene. Ich nehm's nicht wegen dem Ideellen. Na gut, ich begnüge mich. Sie haben mich auf die Idee mit der Pest leicht gebracht. Unterschreiben Sie mir hier über 2 Taler. Ich brauch bloß einen. Sie kriegen auch bloß einen. Sie kommen zu Ihrem Taler. Es ist nicht mehr als gerecht, dass ich auch zu meinem Taler komme. Aber ich bin ein armer Mann. Wenn Sie arm sind, gehen Sie sich belohnen lassen. Gehen Sie sich bestrafen lassen auf die Stadtwach. Es ist keine Sünd, wenn einer arm ist. Es ist eine. Ihr müsst's nicht. Wissen Sie, womit ich angefangen hab? Mit 1 Taler. Aber er war Gottlob ein schlechter. Nichts als bloß Kupfer. Kaum einmal silbern draufgespuckt. Ich wollte ihn ausgeben, weil ich damals auch so sündhaft veranlagt war wie Sie. Aber wie ich ihn umdrehe und überlege, was ich kaufen soll, kommt ein dummer Bauer vorüber und sagt, »Ei, was hat der Herr für einen schönen, glänzenden 9 Taler?« Ich sage, »Gib mir einen alten, und du hast ihn. Er gibt mir einen Joachimstaler von purem Silber.« Was ist die Moral? Die Moral ist, dass man soll für Geld nichts als Geld kaufen. Ich lebe eine Weile vom Geld wechseln und fucker mir so meine 50 Taler zusammen. Aber die Bauern wären halsstarrig, lernen die schlechte Münze unterscheiden. Darüber sinn ich natürlich nach und wirklich, es kommt mir. Leihen, sage ich. Ist auch wechseln. Es ist ein Prozess angestrengt in der Stadt, ob schlechte Taler dürfen für gute Taler zurückgezahlt werden. Ich weiß, der Herzog hat 1000 gute Taler geliehen. Ich leihe über Nacht 2000 und am nächsten Morgen gewinnen wir den Prozess. Unterschreiben Sie schon. Ich unterschreibe. 2 Taler oder das Haus, zahlbar in 12 Monaten. Sagen Sie mir nichts von Ungerechtigkeit. Sie sind eben einer, der das Ei gegessen hat. Welches Ei? Ich verstehe Sie nicht. Gleichnis vom Ei. War einmal eine arme Frau, ging mit hungrigem Magen aus ihrer Tür, fand auf der Schwelle ein Ei, verschlang nun aber das Ei nicht unverständlich und gierig, nahm es vielmehr und bat ihre Nachbarin, sie solle es ihr lassen ausbrüten. Bekam sie ein Küchlein von dem Ei, das wuchs heran zu einer stattlichen Leghenne, hub sie die Eier von der Henne fleißig zusammen, verkaufte, was sie ihr von ihren Eiern nicht unterlegte, hub das Geld auf, tät auch also mit den ausgebrüteten jungen Hühnern, löste mehr daraus als einen harten Taler, erhandelte um dasselbe Geld ein junges Mutterkalb, zog es, bis jung und alt beieinander stund, hatte in solcher Zeit das Geld, so sie indessen aus Eiern gelöst, in eine Sparbüchse gelegt und hatte Kuh, Kalb, Henne und eine Büchse voll Geld, da es Zeit war und war eine angesehene Frau. Hatte doch aber nichts anderes getan, als was jeder tun kann, wer ein geselliger Mensch ist und will mehr sein als die anderen. Verstehen Sie jetzt? Das Ei war aber jener Taler. Fortsetzung des Handels mit dem Kipper. Darf ich fragen, ob Ihr Haus sich in gutem Zustand befindet? In wie? Ich meine, ob es wohlerhalten ist. In dem Vertrag ist von einem wohlerhaltenen Hause die Rede. Falls Ihr Haus zum Beispiel, es wäre zerschossen oder gesetzt, es sollte abgebrannt sein, es würde im juristischen Sinne nicht als ein wohlerhaltenes Haus gelten. Für einen solchen Fall möchte ich Ihnen einen Rat geben. Machen Sie sich daran und bauen Sie es auf. Vielleicht kriegen Sie es in einem Jahr fertig. Ganz um Ihretwillen, mein Freund. Es ist wirklich nicht angenehm, den Grafen Konz betrügerische Sicherheit gegeben zu haben. So. Da haben Sie Ihren Taler. Fortsetzung der Arie des Kippers Konz nach dem Horaz. All Ding der Armut verwehret seint, daran es dem Reichtum nimmer gebricht, hat einer Schönheit und hat ein Hirn und hat der Tugenden sieben Gestirn, ist er nur arm, er hat sie nicht, ist er nur arm, er hat sie nicht, sie nicht, sie Der alte Wittipper band den Taler, den er geliehen hatte, in sein Halstuch. Er wendete seine Schubkarre um und machte sich auf den Weg. Der Weg vom Kipper Konz war unbeliebt, auch weil er lang war. Der alte Wittipper empfand keine Freude über den zweiten Taler, für den er doch jetzt einen Sarg kaufen konnte. Er tat einfach zu Ende, was er angefangen hatte. Als er das Haus des Tischlers erreichte, ging es gegen Abend. Zweiter Handel des alten Wittipers mit dem Tischler. Nun, Gevatter, da habe ich ihn. Was? Den Taler. Dein Taler nutzt dir nichts, Gevatter. Den zweiten, meine ich. Einen zweiten hast du? Dann nutzt auch der erste was. Lass sie sehen, gib sie her. Echt? Tatsächlich? Beide echt? Der eine wie der andere? Einer vom Kipper? Ja, der hat jetzt ein Silberbergwerk. Sind wir einig, Gevatter? Ich bin ihn eilig. Ich muss ihn jetzt schnell haben. Ich wollte ihn dir nicht mehr geben, ich sag's dir. Ich bin ehrlich. Aber jetzt, wo du zwei Taler herbringst, also, im Flur steht er noch, hinter der Tür. Nimm ihn nur schnell, dass ich's nicht bereue. Du kriegst nicht leicht wo einen Haberkasten um das Geld. Ich danke dir, Gevatter, aber du redst von einem Sarg. Von einem Sarg redst du. Ich red vom Haberkasten. Ich geb ihn dir. Zwar hat mir ein Herr eben 3 Taler geboten, aber weil ich ihn dir versprochen hab, gebe ich ihn dir. Hast mir aber doch einen Sarg versprochen? Zum Mittag? Ja, zum Mittag. Was meinst du? Eine Nachfrage ist nach Särgen. Kein Toter, der nicht auf einem besteht. Und was die manchmal für Einbildungen haben. Eine Lehrersfrau. Gestern ist sie erst tot, will einen Sarg mit Taffet ausgeschlagen. Hellblau. Was glaubst du, was ich der gesagt habe? Jetzt ist deine Gevattersfrau, die tot ist. Das ist ihr Fehler, dass sie tot ist. Nach Särgen ist eine Nachfrage. Nach Toten ist keine Nachfrage. Da ist ein Angebot. Darum gibt keiner mehr was auf sie. Aber man kann doch... Heul nicht. Das kenne ich. Wenn du willst, mache ich rückgängig. Willst du? Nein? Also sag ich, lad auf. also, ich helfe dir aufladen. Dein Mistkarch ist ja nun auch kein Leichenwagen. Der alte Wittipper legte seine Frau, die an der Pest gestorben war, in den Haberkasten, und der Tischler half ihm dabei. Sie hoben den Kasten auf die Schubkarre. Der alte Wittipper bedankte sich bei dem Tischler. Und dann fuhr er zu dem Haus des Totengräbers, damit der ihm den Friedhof aufschlösse und ein Grab grübe. Er hatte auf die Predigt verzichtet. Er hatte auf den Sarg verzichtet. Dass seine Frau unter die Erde kam, das war alles, was er nur wollte. Begraben wird einmal, da bin ich eigensinnig. Der Kirchhof, das ist Gottes Acker, und sie muss mir hinein. Als er vor dem Haus des Totengräbers stand, waren die Fenster dunkel. Und das Tor war verschlossen. Und keine sterbliche Seele ließ sich sehen. Muss mithin das Grab selbst machen, sagte der alte Wittipper. Er schob seine Karre vor das Haus des Küsters. Von dem wollte er die Schlüssel zum Friedhof erbitten. Aber keiner rührte sich. Keine Luke öffnete sich. Keine Hand streckte sich heraus, um ihm die Schlüssel zu reichen, die er ja doch brauchte. Klage des alten Wittibers über seine Zeit. Die Tore sind gemacht zum geöffnet werden, aber nicht so in dieser Zeit. Neben den Toren die Klingelzüge sind gemacht zum Herbeirufen freundlicher Wirte, aber nicht so in dieser Zeit. In dieser Zeit sind die Tore verrammelt. Und die Schellen sind umwunden mit Werk. Denn der Mensch ist zum Glücklichsein gemacht mit Bedürfnissen, die nach Erfüllung verlangen. Aber nicht so in dieser Zeit der Unmenschlichen. Als der Totengräber und der Küster nicht zu Hause sein wollten, ging der alte Wittipper zu der kleinen eisernen Tür in der Friedhofsmauer und erbrach sie. Hierfür benötigte er 4 Stunden, bis der Mond aufging. Dann kramte der alte Wittipper eine Weile unter den Geräten des Totengräbers, bis er einen Spaten fand, der ihm nicht allzu schwer vorkam. Er wählte einen hübschen Ort in der Nähe der Mauer, unter einer alten Tanne, und begab sich daran, eine Grube auszuheben. Weil schon sehr viel Zeit vergangen war, beschloss er, die Totenpredigt für seine Frau während des Schaufelns abzumachen. Du hast immer Recht getan und das Unrecht gescheut, dabei nie viel Brot im Haus gehabt. Nun bist du tot. Ich könnte sagen, sei froh, dass du der Welt entronnen bist. Aber du bist nicht froh. Du bist nie froh, solange einer leidet. Und die Welt leidet, sage ich dir. Zum Erbarmen leidet sie. Sie krümmt sich vor Qual und schüttelt sich. Und ihr Gesicht ist grausam hässlich vor übergroßem Leid. Ich wollte, dass du froh wärst. Darum wollte ich, die Not der Welt endigte jetzt bald. In diesem Augenblick öffnete sich die Kirchentür. Und ein blasser Herr, welche eine schwarze, zierlich gekräuselte Perücke auf dem Kopf trug, kam aus der Kirche heraus und sagte mit angenehmer Stimme: Lass das doch sein. Er fügte hinzu: Du quälst dich ja nur. Und er setzte sich mit übergeschlagenen Beinen auf einen Grabstein und blickte den alten Witteber freundlich an. Handel des alten Wittibers mit dem Tod. Willst du da ein großes Grab machen? Oder ein kleines? Ein kleines, Ihr Gnaden. Es ist nur ein kleines nötig. Mhm. Du willst dir keine überflüssige Arbeit machen mit deiner Frau. Du bist nicht mehr besonders kräftig. Ich kenne ja die alten Leute. Ich nehme an, der Kasten da, der Haberkasten, er wird dich zu viel Platz kosten. Du wirst sie also herausnehmen und ohne den Kasten begraben. Trotzdem kannst du sie natürlich nicht stark zusammendrücken. Sie muss schon in das Loch passen. Wenn ich schätzen soll, 140 mal 30. Aber das ist die unterste Grenze. Ja, so habe ich gedacht. 140 mal 30. Und sagen wir einen Meter tief? Das sind 420.000. Auf eine Schaufel Erde rechne ich 600 Kubikzentimeter. Mehr schaffst du nicht. Also braucht es 700 Schaufelstiche. Wie viel hast du schon gemacht? 50? Die Wurzeln erwähne ich gar nicht. Weiter unten kommen Wurzeln. Von der Tanne, die hinter dir steht. Damit helfen Sie mir nicht, Ihr Gnaden, dass Sie mir das sagen. Geduld, alter Mann. Ich bin im besten Begriff, dir zu helfen. Es gehört dazu, dass ich dir die Schaufelei ausrede. Es gehört dazu, dass du deine Sorgen begreifst. Wie solltest du sonst die Lösung begreifen? Es ist nämlich die Lösung, was ich dir vorschlage. Nichts Geringeres als die Lösung. Also leg dich hin, alter Mann. Bette deinen Kopf auf den kleinen Erdhaufen, den du geschaufelt hast. Hier neben dem Grab. Als Kopfkissen genügt er, ja? Und schlafe. Schlafe. Schlafe. Ich soll mich ausschlafen? Meint ihr das? Nein, das meine ich durchaus nicht. Das ist ein flaches Wort. Ausschlafen. Das ist ein ärgerliches Wort. Es beleidigt den Schlaf. Man schläft, um zu erwachen, was? Man erwähnt den Schlaf und schätzt nur das geschlafen haben. Pfui. Der Schlaf ist die Sache, nicht die Unterbrechung. Alter Mann, die Müdigkeit, die in dir wohnt, kannst du nicht ausschlafen. Du bist nicht nur müde in den Gliedern, du bist im Herzen müde. Du bist der Menschen müde, weil sie so schlecht sind. Schlecht, Ihr Gnaden? Nein. Nein, schlecht sind sie nicht. Lieber, das sind doch Flausen, Ausreden. Behauptest du, sie täten je etwas anderes als Schlechtes? Sie tun's nicht aus Schlechtigkeit. Das behaupte ich. Sie haben Gründe, für was sie tun. Sie haben alle Gründe. Sie sind verdorben durch Gründe. Und der Pfarrer, was? Ist der nicht schlecht? Oh, nein, Herr. Der ist bloß arm. Und der Kipper? Der ist nicht arm. Kipper liegt daran, er hat zu viel. Jetzt widersprichst du dir, siehst du? Nein, Herr Gnaden. Ich sehe doch, dass es daran liegt. Aber der Tischler, der ist weder reich noch arm. Ich bin gespannt. was du von dem weißt. Ihr Gnaden, ich will ihn nicht loben, aber auch der Tischler ist nicht schlecht. Er sagte nicht, dass ihn mein totes Weib nichts anging. Er sagte, der Sarg kostet so und so viel. Und er sagte, jetzt kostet der Sohn so viel. Der Preis ist inzwischen gestiegen. Was kann der Tischler für den Preis? Ich bin ganz sicher, er hätte mir den Sarg geschenkt, wenn der Preis nicht gewesen wäre. Aber dass der Mensch so anfällig ist für den Preis, das muss dich doch grausen. Nein, das tröstet mich. Oh, oh, oh, du hast mich nicht verstanden. Wenn die Menschen handeln, dass es eine Schande ist, bloß wenn ein bisschen eine Not kommt, woran soll man da glauben? An dass keine Not kommt. Dass der Mensch schlecht besteht in solchen Proben, zeigt mir, sie sind nichts für ihn. Wenn der Mensch bös ist im Elend, schließe ich, im Glück ist er gut. Er wird großmütig im Überfluss. Wie dem Menschen seine Anlage ist, das geht vorüber. Quatsch. Der Mensch ist kein Brandstifter. Er legt nur Feuer an. Der Mensch ist kein Mörder. Bis auf das, er mordet. Der Mensch ist kein Wolf. Es klebt ihm bloß Blut im Mundwinkel. Du glaubst nicht, was du siehst. Du spekulierst. Du faselst schon. Schrecklich ist die Pest und sind die Verwüstungen des Krieges. Schrecklich ist die Armut. Aber das Schrecklichste ist der Mangel an Hoffnung im Pestkranken. Ist die Verzweiflung des Gefolterten, ist die Blindheit des Armen für den Ausweg. Es ist leicht Hoffnung haben im Frühling, wenn der Duft zahlreicher Blüten ungefähr hinweist auf die Menge der zu erwartenden Körbe. Aber schwer ist Hoffnungsaugen im Herbst, aus der Ohnmacht des Menschen. Sehen Sie die Raben da auf der Mauer? Der Rab ist ein böser Vogel, er ist gemein. Aber blicken Sie nur hin, wie sie sich gegeneinander benehmen. So sanft und verträglich. Das macht, sie sind jetzt satt. Das ist eine Zeit für Raben. Denkst du, du erlebst eine andere? Ich nicht, Herr. Wenn du jetzt ein Trottel bist und überlebst, was tust du? Ich baue auf. Du baust dein Haus auf. Für wen? Für den Kipper. Es kommt ja alles nur noch schlimmer. In die Zeit willst du hineinleben, wie ein unverständiges Kind in den Wald rennt. Der ist nicht so finster. Deine Menschen, werden sie dir helfen? Vielleicht einmal. Oder ich ihnen. Was sie mir ausreden wollen, das höre ich schon. Ich meine, ich kann mich von den Menschen nicht lossagen. Stellen Sie sich einen Stuhl vor, der nicht glaubt an Stühle. Genug, genug, genug. Verhasple dich nicht. Sei nicht störrisch. Lass dir einmal etwas verschreiben, du altes Kind. Lass dir ein Ruhhaus bauen. Dir bleibt ja bloß mein Vorschlag. Ich sage ja nicht, dass es dir gut gehen wird. Aber das Furchtbare wird aufhören. All das Furchtbare. Es wird aufhören. Es wird aufhören. Es wird ja nicht aufhören. Auf diese Weise wurde der Handel zwischen dem alten Witteper und dem Tod nicht abgeschlossen. Das ist gut zu heißen und ein Ende, um dessen Willen der Beginn lohnt, zu Ohr genommen zu werden. Denn der schlechteste Ausweg ist ein Handel mit dem Tod. Zum Beispiel, sagte der alte Witteper zum Tod. Zum Beispiel, wenn ich Ihren Kniff oder Vorschlag annehme und läg, um es rundheraus zu sagen, Tod da dann müsste mich ja jemand eingraben. So wie ich heute Nacht muss meine Frau eingraben. Und die Plag, mit ihr Gnadenverlaub, kann ich unmöglich einem Menschen auf der Welt zumuten. Wir brachten das Hörspiel »Geschichte eines alten Wittebers« von Peter Hacks. Es sprachen Erzähler Heiner Schmidt, Witteber Willi Trenk-Trebitsch, Tischler Bum Krüger, Pfarrer Hans-Dieter Zeitler, Kipper Konz Franz Kutschera, Tod Konstantin Parloff, Komposition und Regie Heinz von Kramer. Eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1966.